bin der Nettig, wie die Burgen starr träg. Das Wort Genetik erklärt immer alles. Ich brauch keinen Heiler, ich bin der Heiler und der Tank und der Schaden, der schnellste im ganzen Welt hier, Digga. Und wir haben den Kühlschrank immer dabei. Es ist der Karren, den wir haben, du willst ne Bratwurst, denn frag einen Attack. Wir kommen rein, alles leuchtet giftgrün. Ihr bufft euch sauber, wir buffen auf Wahnsinn. High auf Bällchen, Acidbaum voller Chemie steht bereit. Mein Homunculus guckt dich an und beschützt mich und unsere Freunde. Meine Kanonen im Kahn, Feuerbällchen und die Monster fallen um wie ein heißes Messer durch die Buttergeil. Wir sind Kinetics. Ihr hielt euch noch manuell mit White Potion 300 HP. Mein Potion Pitcher Skill hielt damit über 2000 HP. Ich mix mir gerade bessere Portionen, die füllen unsere SP. Priester hebt die Hände, jetzt ist hier jede Minute Wochenende. Die Priester haben nichts mehr zu tun, wenn ein Genetik da ist. Ich geb dir nen Cocktail rein, 100% HP, 100% SP. Priester mag nie. Einf zu langsam, Digga. Du hast meine Potionen, ich hab Formeln. Du hast Übergewicht, kleiner Priester. Ich hab einen Karren, der ist edel und geil. Wir sind geil, wir sind high. Wir sind Trackers, ein Andromeda. Wir sind geil, Jan Ektabel, Langsam, Genetik vertankt mit Flamballam. Wir sind geil, Chemie am Karren, ich hier die Spisse. Du portest noch Mr. Pico Reiter. Ich werf dir mit Potion Pitcher White und Slim Potionen rüber. Die Nettig hielt die Waldpriester nur bei Gleite. Sie sterben nicht, wir korrigieren Fehler. Wir bügeln drüber wie ein heißes Messer durch die Hitter. Bin Krakal in den Naden, Kalbrim, Blöde, Haken, Mützen in Nille, Kickfing. Kein Cooldown, Sharkannon auf 100% Schussrate. Kein Limit, durchbutten Gegner tot, alles klar. Wir sind geil, wir sind high. Wir sind stärker als ein Andromeda. Wir sind geil, Young Meter Balance. Und wenn ihr die Front ein Tier nicht bei Freund oder Feind. Du brauchst ein Team, nimm Mike und Ludwig. Ich schie dich trüb, ich kühl dich weiß, Raps Front oder Feind. Du brauchst ein Team, nimm Mike und Ludwig. Ich schie dich tank, ich kühl dich weiß, Freund oder Feind. Du brauchst ein Team, nimm mein Genetik mit. Genetik solo, Rest ist Beiwirk. Aber was ist mit Warporter? Oh shit, das kann ein Genetik mich. Priester Taxi in Ragnarok. ja, nee, weiß nicht, das sind Genetiks, Dina. Die Pobeln in der Nase, wir Genetiks können noch im Hyde rumlaufen und das auch noch 12-mal schneller. Wir Genetiks sind einfach die geilsten hier. Und Merchant? Dicker? Und Merchant? Die sind härter als jeder Neid, wenn Merchanten durchziehen. Bis sie mal Genetik sind, dann haben sie 100-mal mehr Erfahrung hinter sich und sind sehr hart im Nehmen. Da würde jeder Neid die Flucht ergreifen, Merchants leveln ohne Skills, bis sie Genetik sind. Denn Card Revolution gibt es deshalb Job, wenn man drauf ist und verbraucht zu viel SP. Ist schwer zu bedienen, Merchanten wissen Monster immer zu ihrer linken Seite. Gegen eine Mauer oder Baum prügeln. Wenn wer in Teamspeak, Mobile oder Discord sagt, warum läufst du immer vor? Dann ist die Antwort, ich bin Genetik. Das beantwortet grundsätzlich alle Fragen, wie die Borg in Star Trek Raumschiff Enterprise. Wir sind Genetik, RP, Rufus ist Genetik. Beschützer der Schwachen, Helfer in der Not und erwähnt die Streamer. Jeder bekommt etwas, wenn man im Livestream mitmacht, denn RP, Rufus ist ein Genetik. Hilft klein beim Leveln, schenkt den kleinen Zenith und führt die Kleinen über den Livestream zu dem Aufstieg der Level. Genetik, der Mann, die Dame, die Lösung für alles. Genetik in Ragnarok online, die kann auch Creed. Genetik, wir sind geil, Digga. Genetik, deine Lösung für deine Probleme. Wir Genetiks haben den Kühlschrank immer dabei. Es ist jeder gar, wir sind bei. Wir sind high, wir sind stärker als ein Andromeda. Balance, und ich verkrop dein Löpfelberg. Ich am Karren, ja nie am Karren, ich hier dich besser. Du portest noch Mr. Pico Reiter. Ich werfe dir mit Porsche und Pitcher White.